froh, dass ich dich habe. Sonst würde mir etwas fehlen. Ich bin so froh, dass du bei mir bist. Du bist das Glück in meinem Leben. Es war so schön der erste Tag, an dem ich dich traf. Ich arbeite dich zu und du warst fast erschlagen und wolltest eigentlich nicht wirklich zuhören. Hast mich fast ignoriert, vielleicht ein bisschen bored. Und trotzdem blieb ich dran, weiß nicht, was mich dazu verleitet. Doch jetzt am Ende bin ich froh und mache weiter. Und ich fühle noch wie früher und gestern, oh Mann, ich liebe dich. Ich liebe dich wie eine Schwester, die ich nie hatte und vielleicht ein bisschen mehr. Ich liebe dich wie eine Schwester, die ich nie hatte und vielleicht ein bisschen mehr. Oh Gott, ich halte es nicht mehr aus, nicht mehr länger. Die Gefühle müssen raus, du bist innerlich so schön und äußerlich noch viel schöner. Nimm mich in den Arm, halt mich fest, sei für mich da, wir sind ab Seelen verwandt. Seh die Band, die uns trennt, doch ein Schrank, der uns trotz der Entfernung zusammenhält. Süße, vielleicht bin ich ein bisschen verknallt. Der Charakter deiner Art mir so dermaßen gefallen, weil du so süß bist. Allein die Fotos und der Lächeln deiner Art mich zum Lachen zu bringen, kann ich niemals vergessen. Und du kannst sicher sein, bin in Gedanken bei dir, wenn ich gerade einen meiner Texte formuliere. Es ist klar, dass ich dich liebe, wenn ich in den Urlaub fahre, allein durchs Vermissen krepiere. Du machst für mich die Fahrt zur Hölle, zum Himmel. Ich danke dir, Süße, für deine selbstlose Hilfe. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Sonst würde mir etwas fehlen. Ich bin so froh, dass du bei mir bist. Du bist das Glück in meinem Leben. Das Glück in mein Leben, bist die Quelle meiner Kraft, bringst mein Herzen zu beben. Schon allein, wenn ich dran denke, wird mir warm. So eine Riesenwärme hab ich zuvor noch nie erfahren. Okay, Sophie, du bist ein bisschen älter, doch ich mag dich, wie du bist. Du bist du selbst, ja. Es wäre schön, dich in meiner Nähe zu haben. Und ich schwöre dir, wir hätten eine Riesenmenge Spaß. Und du hast keine Ahnung, was ohne dich aus mir würde. Meine Angst war das Problem, doch durch die Sprachen, die Hürden in mir. Ne machbaren Wunsch, und ich erfülle ihn. Ich schaue aus dem Fenster, beobachte diesen schönen Sternenhimmel. Und ich sitze viele Stunden an einem Text, sodass dass er dir gefällt, ein großes mit Liebe gemachtes Geschenk. Weil ich will, dass du mich magst, will nur das Beste, will, dass du mich nicht vergisst. Ich kann dich nie mehr vergessen. Ich liebe dich wie eine Schwester, die ich nie hatte und vielleicht ein bisschen mehr. Ich liebe dich wie eine Schwester, die ich nie hatte und vielleicht ein bisschen mehr. Ich liebe dich Schwester, die ich nie hatte und vielleicht ein bisschen mehr. Ich liebe dich wie eine Schwester, die ich nie hatte und vielleicht ein bisschen mehr. Ich liebe dich wie eine Schwester, die ich nie hatte und vielleicht ein bisschen mehr. Ich liebe dich wie eine Schwester, die ich nie hatte und vielleicht ein